Und wir sprechen über zwei Filme dieser Woche mit Filmkritikerin Anke Lewicke. Schönen guten Abend. Die Filme dieser Woche, die wir besprechen wollen, sind einmal Body von Malgorzata Sumowska und Macbeth von Justin Kurzel. Zunächst zu Body. Auf der Berlinale im Februar gab es für diesen Film den Silbernen Bären. Jetzt kann man ihn also im Kino anschauen. Ist denn dieser Titel Body in irgendeiner Form Programm? Ja, auf alle Fälle. Also es ist eine Regisseurin, die wirklich sehr gerne über Körper ihre Geschichte erzählt. In ihrem vorherigen Film In the Name of war es der Körper eines katholischen Priesters auf dem polnischen Lande, der auf einmal gespürt hat, dass er sich zu anderen Männern hingezogen fühlt. Und hier kriegt man es nun mit Körpern zu tun, die einfach ihre eigene Sinnlichkeit gar nicht mehr wahrnehmen, aus denen das Leben gewichen ist. Das ist einmal ein Kommissar und der seziert immer, ohne eine Miene zu verziehen, die Leichen am Tatort. Zu Hause hat er eine Tochter, die an Essstörungen leidet, eben auch an den Tod der Mutter. Daran leidet eben auch ihr Vater. Und er schickt sie dann wiederum in eine Klinik, weil er sich so Sorgen macht. Und dort gibt es dann eine Therapeutin, Anna, die hat auch ihr Kind verloren und sie lebt auch sehr zurückgezogen. Also es sind so drei Menschen, die eigentlich wie Geister durch ihr Leben ziehen und sie ziehen auch durch eine polnische Gegenwart, die etwas von einer Geisterlandschaft hat. Das heißt, dieser Film erzählt uns was über das heutige Polen und aber auch über das polnische Kino? Ja, das kann man auf alle Fälle so sagen und das hört sich jetzt so düster an, wenn ich das so alles erzähle. Aber einmal gibt es so Bilder, die haben schon so was Gemäldeartiges. Also die Anna, die Therapeutin, wohnt eben in so einer sozialistischen Hochhaussiedlung. Und so wie die gezeigt wird, dann ist das einstige Versprechen vom Sozialismus noch drin. Aber gleichzeitig ist es auch so ein Stimmungsbild für eine Anonymität. Dann arbeitet der Film aber auch wieder sehr viel mit schwarzem Humor. Und da bewegt er sich sicher in einer Tradition des polnischen Kinos, weil so sehr sich dieses Kino auch immer an der Gegenwart abarbeitet, das hat trotzdem immer Platz für Aberwitz. Oder man könnte auch sagen, mit der Absurdität reagiert man vielleicht auf die Umstände. Und hier sind es dann so Einlagen, dass die Toten auf einmal plötzlich vom Tatort wieder aufstehen, dass das aber keiner mitbekommt, weil vielleicht sowieso alle untot sind. Oder bei dem Kommissar in der Wohnung geht immer wieder die Musik an und keiner weiß, wer sie anmacht. Und zudem glaubt Anna noch, mit den Toten sprechen zu können. Also der Glaube schlägt dann in Aberglaube um. Und das sagt natürlich auch viel über den polnischen Katholizismus aus. Und gleichzeitig ist es eben auch so eine Frage, wie bedingt das Diesseits, das Jenseits, was haben die beiden Ebenen miteinander zu tun? Also da kriegt der Film dann auch noch mal so eine philosophische Ebene. Aber es macht er so in schöner Beiläufigkeit. Wir kommen zum zweiten Film der Woche. Das ist eigentlich ein harter Theaterstoff, jetzt auf der Leinwand. Heil dir, Macbeth. Heil dir. Heil dir, Macbeth, dir künftigem König. Ja, hat man schon ein bisschen gehört. Das war Macbeth. In manchen Kritiken über diesen Film ist zu lesen, dass man es hier mit einem Macbeth für die Game of Thrones-Generation zu tun bekommt. Anke Lewicke, sehen Sie das genauso? Ja, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Also was die Darstellung von Gewalt betrifft, kann man das schon sagen. Also die ist auch hier in dem Film sehr brachial, sehr explizit, auch das mittelalterliche Outfit. Also es gibt wie in der Fernsehserie viele Schlachten mit so angemalten Gesichtern und es gibt dann auch diese schweren Gewänder und diese Hackebeile. Natürlich geht es auch um Machtkämpfe und Königshäuser. Aber ich glaube eigentlich, dass der Regisseur Justin Kurzel, der wollte eher so einen sehr naturalistischen Macbeth hinlegen. Also das ganze Zeit Dauerregen in Schottland, alles so Nebelvorhang. Und es gibt wirklich viele Schlachtszenen. Aber man spürt einfach, dass dieser Film von seinen eigenen düsteren Bildern so begeistert ist, dass man ganz schnell die Botschaft verstanden hat, schaut her, was der Krieg mit unseren Männern macht. Aber haben Sie denn irgendeine Idee, was Justin Kurzel an dem Macbeth-Stoff eigentlich gereizt haben könnte? Ja, einerseits könnte man natürlich sagen, es ist so ein zeitloser Stoff, da kann man auch viel über heutige Kriege miterzählen, aber dazu ist er einfach nicht zu präzise inszeniert, da hätte man die Gewalt vielleicht auch anders darstellen müssen. Also für mich geht in diesem Film nicht zusammen. Da gibt es einerseits diesen realistischen Ansatz, dann ist die Sprache, und das ist ja vielleicht auch konsequent von Shakespeare, sehr runtergekocht, sehr rau, das macht ja Sinn, aber die Schauspieler wiederum, die kommen daher wie auf der großen Bühne. Also das Marion Cotillard als Lady Macbeth, die hat so ein versteinertes Gesicht, dass sie schon wie eine Karikatur wirkt. Und Michael Fassbinder ist ja sowieso so ein körperbetonter Schauspieler. Und dessen Macbeth, da denke ich die ganze Zeit, ich sehe so richtig die Spucke, der steht auf der großen Bühne. Und das passt einfach gar nicht so zusammen zu diesem realistischen Ansatz. Und eine gute Macbeth-Verfilmung müsste uns doch den Stoff neu erzählen. Nochmal was über Machtgier, Machtkämpfe, Schuld und Sühne. Also neu erfinden, aber eigentlich weiß man alles und es bleibt alles so eindimensional und man spürt eben regelrecht, hier will einer wirklich sein pessimistisches Menschenbild in Bilder bannen. Und wenn man das so spürt, dann wirkt das auf Dauer einfach doch ermüdend. Dankeschön an Anke Lewicke über zwei Filme, die morgen anlaufen, Body und Macbeth. Und wir machen hier ein Fazit weiter mit Tagebuchlesen. Und selbst wenn es um eine historisch wichtige Persönlichkeit geht, fühlt es sich so ein bisschen seltsam an, in ihrem Tagebuch zu blättern. So ging mir das zumindest, als ich in den seit heute online stehenden ersten persönlichen Tagebuchaufzeichnungen von Kardinal Michael von Faulhaber stöberte, ehemaliger Erzbischof von München und Freising und eine der umstrittensten Persönlichkeiten der katholischen Kirche in der NS-Zeit. Er lebte von 1869 bis 1952 und seine Tagebücher, die werden jetzt Stück für Stück online gestellt auf faulhaber-edition.de und so kann man dann in seinen Erinnerungen an Kirchenalltag oder an Ängste, an Zahnentzündungen und auch an politische Umbrüche lesen. Dafür wurden diese Aufzeichnungen und werden auch immer noch aus der Gabelsberger Schrift übersetzt und zwar unter der Leitung von Andreas Wirsching vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und Hubert Wolf von der Universität Münster. Und ich habe mit Andreas Wirsching gesprochen und ihn gefragt, ob das jetzt nur mein Laiengefühl ist oder auch Historiker so ein paar Vorbehalte haben, wenn sie in alten Tagebuchaufzeichnungen wie denen des Kardinals von Faulhaber lesen. Nein, das ist schon...